Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Am 24. Dezember beginnt in Deutschland ein wichtiges Fest: Weihnachten. Das Fest der Liebe inspiriert viele zum Jahresende noch einmal zu lieben Gesten. Aber nicht nur Schenken ist ein Teil davon. Unser Spezialthema ist dieses Mal Gutes tun. Auch die Reportage ist weihnachtlich. Günther Kandelsdorfer hat in der Adventszeit eine Buchhandlung besucht und kuriose Geschichten gehört. Freuen Sie sich dazu auf diese wichtige Grammatik, die reflexiven Verben. Und mit Übungen zum Sprechen können Sie gleich ein Treffen mit Freunden vereinbaren. Wer weiß, vielleicht möchten Sie im Advent ja backen. Wir haben das nötige Vokabular für Sie. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.